Aus Anlass des Monats des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli gab die russische Gruppe für Solidarität mit der DVRK am 16. Juni eine Erklärung mit folgendem Inhalt ab. Die Welt vergisst nicht den 25. Juni 1950. Die USA hatten unter Missbrauch des Namens der UNO umfangreiche aggressive Streitkräfte nach Korea geschickt und räuberische Zerstörungen für die Erdrosselung der DVRK begangen.